Also, du hast ja gerade auch das erwähnt mit dem Papierkram klären für Papa und so weiter. Das war, also das ist bei mir bis heute immer noch so. Natürlich nicht mehr so wie damals, weil ich mein eigenes Leben habe, meine Schule verfolge, Arbeit und so weiter. Aber wenn mein Vater einen Termin hatte, Hevi, komm mit. Wenn mein Vater zum Beispiel Jobcenter musste, Hevi, du kommst mit. Mein Vater musste irgendwie was abholen, Hevi, du kommst mit. Auch Genieß der Zeit mit deinem Vater. Genieß der Zeit. Das ist, da bleibt in deinem Kopf bis zum Ende des Lebens. Glaub mir. Also genieß jede Minute mit deinem Vater, weil, also, ja, also die Zeit schnell weggehen. Also, du jetzt, also später hast du auch mehr erleben für dein Leben. Willst du auch vielleicht später heiraten, Kinder bekommen und so. Ja, genieß jede Minute mit deinem Vater. Danke auf jeden Fall für diesen Feedback. Danke, das werbe ich mir auf jeden Fall. Boah, ich werde auch gerade das gerade ein bisschen sehr emotional bei uns hier. Ja, klar, weil wenn man über solche Geschichten redet, dann man fühlt es. Es ist nicht nur so, dass du darüber redest, sondern du fühlst es gerade in dir drin und dann kommen gewisse Emotionen auch hoch. So, zum Beispiel mein Vater, der hat mich auch so überall hingerufen, auch wenn er mich nicht gebraucht hat. So, Hevi, komm mit. Manar nickt, weil sie das Ja. auch ganz genau weiß, wie das ist. Ja. Er hat mich gerufen, auch wenn er mich nicht gebraucht hat. Er musste kurz was abholen gehen. Ich stand nur hinter ihm. Ich habe nichts gemacht, ich stand nur hinter ihm. Trotzdem, ich musste mit. Ich musste dabei sein. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auch für meinen Vater so ein gewisses Gefühl ist, dass er mich neben sich haben möchte, überall. Einfach diese Sicherheit, dass diese gewisse Sicherheit, die dann einfach entsteht dabei. Und deswegen ist es auch so, dass bei mir auch mein Vater überall mit mir hingehen möchte. Also jetzt nicht mehr, wie gesagt, aber damals zum Beispiel. Oder bei dir ist es auch so, dein Vater wollte überall mit dir hin, weil er sich sicherer gefühlt hat mit dir als ohne dich. Das Ja. ist, das muss man auch, wenn man so das wirklich darüber nachdenkt, wie sehr man das wertschätzen soll, dass dein Vater sich mit dir mehr sicher fühlt als alleine. Das heißt, dass du ein Teil von ihm bist. Wenn du nicht dabei bist, Ja. fühlt er sich nicht mehr, wie er sich selbst. Ja, war manchmal so einfach, ihr sitzt einfach Fernseher gucken oder Fußball gucken, war der große Fußballer Fan. Und wenn ihr der Fußball guckt, dann ihr ruft mich immer, komm, mit mir sitzen. Papa, aber ich habe keinen Bock, ich möchte nicht gucken. Doch, komm, einfach sitzen, guck nicht, einfach sitzen oder mach uns was trinken oder so, einfach ohne Grund manchmal einfach, komm mal hier, setz dich hier. Oder ich habe dich heute nicht gesehen oder nicht so viel gesehen. Wo warst du? Was hast du heute gemacht? So. Einfach manchmal ohne Gründe, ohne nichts, aber einfach, komm mal hier, ihr müsst mich einfach sehen. Also um der Zeit, da sage ich, ach, Baba, bitte, ich möchte was anders machen. Er sagt, nee, setz dich hin, du machst das später. Jetzt, also momentan, wenn ich mit meinen Kindern sitze, dann verstehe ich, was das bedeutet. Manchmal, ich vermisse meine Kinder, wenn sie in euer Zimmer sitzen. Da sage ich, Karam, komm zu mir, ich wollte mit dir einfach reden. Oder sitz einfach neben mir. Oder einfach, weil ich fühle so sicher, dass meine Kinder so neben mir sitzen oder so. Dann verstehe ich jetzt mein Vatergefühl, wie wahr ist. Du kannst wirklich sehr, sehr stolz auf dich sein, Manal. Also, was du mir hier erzählst, beziehungsweise uns erzählst, auch hinter der Kulissen, kann man so sagen, was du erzählst, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie stark du bist und hier sitzen kannst, mit uns deine Geschichte teilen kannst. Also wirklich ein Riesenrespekt an dich und wirklich danke, danke, dass du überhaupt die Interesse hast, mit uns deine Geschichte so zu teilen und mit vielen anderen Leuten auch. Das finde ich wirklich sehr toll von dir. Dankeschön, ich danke euch auch, dass sie also diese so Zeit, dass ich auch mal auf meine Geschichte erzählen kann, weil ich wollte auch das nicht vergessen. Ich erzähle das auch für mich auch selber manchmal, damit das immer in meinem Kopf bleibt Und danke, dass ich diese Chance mit euch auch habe. Dankeschön.